In dieser Zeit gelang es mir, zur Lokalredaktion des nun schon lange nicht mehr existierenden Tagesanzeigers einen Kontakt herzustellen. Ich drücke das so vage aus, weil ich die Art meiner Annäherung nicht mehr erinnere. Wahrscheinlich habe ich die Zeitung aufgesucht und den Redakteuren ein paar meiner Sachen gezeigt. Vielleicht habe ich ihnen auch einige Texte geschickt und sie nach einiger Zeit angerufen. Dann kommen 5 Minuten, an die ich mich sehr gerne erinnere. Sie gelten einem Lokalredakteur, der sich tatsächlich mit mir einließ. Er war ein gehetzter junger Mann mit bleichem Gesicht und raschen Bewegungen. Ich sagte ihm nicht, dass ich Lehrling war. Er interessierte sich auch nicht dafür. Während er mit mir redete, tippte er zwischendurch ein paar Sätze in seine Schreibmaschine, was mich stark beeindruckte. Er wollte nicht einmal wissen, ob ich je im Journalismus gearbeitet hatte. Vermutlich erkannte er, dass ich ahnungslos war. Ich hielt meinen Besuch schon fast für misslungen, dann stellte mir der Redakteur doch noch eine Frage. Er deutete auf eine kleine Satire, die ich im Simplicissimus veröffentlicht hatte, und wollte wissen, wie viel Zeit ich für einen solchen Text brauche. »Wenn mir klar ist, wie der Anfang und wie der Schluss aussehen soll«, sagte ich, »sitze ich daran etwa 2 Stunden.« Vermutlich steckte in dieser Antwort die entscheidende Information. Herdegen, so hieß der Redakteur, brauchte jemanden, der schnell arbeitete. Nach weiteren 3 Minuten gab er mir einen Termin, das heißt, er beauftragte mich, für seine Zeitung eine Veranstaltung zu besuchen und über sie einen knappen Bericht zu schreiben. 1,5 Schreibmaschinenseiten, mehr nicht. Der fertige Artikel sollte ihm am Mittag des folgenden Tages vorliegen. Nach diesem Gespräch war ich Journalist geworden, vorerst 2-mal in der Woche. Mein erster Auftrag war ein Bericht über einen DIA-Vortrag über die norwegischen Fjorde. DIA-Vorträge über fremde Länder waren damals sehr beliebt, die Stadthalle war überfüllt. Die Menge der Zuhörer schüchterte mich ein. Vorne, dicht neben dem Pult des Vortragsredners, gab es einen Extratisch für die Damen und Herren der Lokalpresse, die der Redner besonders begrüßte. Ich war erregt und machte mir viel zu viel Notizen. Mir war klar, dass ich meinen Artikel nicht am nächsten Morgen im Büro der Spedition schreiben konnte. Ich setzte mich, als ich gegen 23 Uhr nach Hause zurückkehrte, an den Küchentisch und begann zu tippen. Während der Arbeit hörte ich Vater schnarchen und Mutter stöhnen. Einmal erschien Mutter im Nachthemd in der Küche und schluckte mit einem Glas Wasser 2 Tabletten. Sie lächelte mir zu, fragte aber nichts. Gegen 2 Uhr war ich mit meinem Artikel fertig. In der Mittagspause des folgenden Tages brachte ich das Manuskript in die Redaktion des Tagesanzeigers. Herdegen las den Artikel durch und gab mir nach kurzer Überlegung einen neuen Termin. Ich schloss daraus, dass mein erster Beitrag angenommen worden war. Tatsächlich erschien er schon einen Tag später in der Zeitung. Erst viele Jahre danach wunderte mich die Einfachheit der Vorgänge. Wie simpel und gleichzeitig großartig es damals war, an eine Tür zu klopfen und nach 5 Minuten arbeiten zu dürfen. Ab sofort führte ich ein Doppelleben. Tagsüber war ich kaufmännischer Lehrling, abends Reporter. Obwohl die Lehre unangenehme Züge annahm, war mein Leben überraschend aufregend und geheimnisvoll geworden. Nach 2 Monaten wurde deutlich, warum ich trotz meiner schlechten Zeugnisse eingestellt worden war. Die Spedition hatte nicht immer genügend Lagerarbeiter und Beifahrer. Deswegen brauchte sie starke junge Männer, die im Fuhrpark und im Hallendienst aushelfen konnten. Der für mich zuständige Prokurist hatte eine elektrische Klingel auf seinem Schreibtisch anbringen lassen. Wenn er seine Hand auf den Klingelknopf legte und ich das Klingelzeichen hörte, hatte ich in seinem Büro zu erscheinen. Die Klingel bedrückte mich, aber ich war machtlos. Das heißt, vollkommen machtlos war ich nicht. Immer öfter, wenn ich in sein Büro trat, sagte ich leise zu mir selber, »Warte nur ein Weilchen, dann schreibe ich über dich.« Diese nicht ausgesprochene Drohung beruhigte mich. Der Prokurist sagte, ich müsste auch den Umgang mit dem Sackkarren lernen. Mit diesem einfachen Satz machte er mich zum Arbeiter. Wenn Not am Mann war, entlud ich jetzt Eisenbahnwaggons oder staute große Kartons mit Fernsehtruhen drin auf die Ladeflächen von LKWs. Angeblich gehörte das alles zur Ausbildung. Ich fügte mich, weil ich meine Eltern nicht erneut ratlos machen wollte. Zum Glück war ich außerdem Reporter. Daran dachte ich öfter am Tag, wenn ich mir missbraucht erschien. Allerdings gefiel mir auch das innere Zwielicht des Doppellebens. Aus den Biografien vieler Schriftsteller wusste ich, dass die meisten von ihnen als Journalisten angefangen hatten. Deswegen wähnte ich mich in ihrer Spur auch dann, wenn ich für den Tagesanzeiger nur über lächerliche oder peinliche Ereignisse zu berichten hatte. Es gab vielleicht sogar einen Humus der Kläglichkeit, der all diesen Schriftstellern am Beginn ihres Lebens gemeinsam war. Schon nach 2 Wochen begann ich, das Leben eines Lagerarbeiters sogar zu schätzen, jedenfalls vorübergehend. Immerhin war ich den lauernden Blicken der Angestellten entzogen. Die Arbeiter beobachteten mich zwar auch, aber ihre Blicke waren ohne Bedeutung und blieben folgenlos. Meine Situation schien mir schon deswegen gerechtfertigt, weil sie mir zu eigenen Beobachtungen verhalf. Besonders das unbegreifliche Leben der Arbeiter fesselte mich. Sie schienen ihre Dumpfheit nicht zu bekämpfen. Sie erlaubte ihnen, als Halbtote durch das Leben zu kommen. Wenn eine Kolonne, 4 Sackkarrenfahrer und ein Vorarbeiter, ein paar Waggons entladen hatte, war es den Arbeitern erlaubt, sich einen Schlupfwinkel zu suchen und sich eine Weile auszuruhen. Ich legte mich auf die Oberseite einer großen Kiste und beobachtete die Bewegungen des Staubs. Sobald eine Staubfahne aus dem Sonnenlicht hinausschwebte, erloschen die Staubteile wie winzige Sterne und leuchteten wieder frisch auf, sobald sie einen neuen Sonnenstrahl durchquerten. Nicht weit von mir lagen der Lehrling Dieter Oberquell und das Lehrmädchen Annette Winnerwisser auf ein paar weichen Torfsäcken, die demnächst an die Gärtnerei ausgeliefert wurden, die mich als Lehrling verschmäht hatte. Die Lehrlinge küssten sich und rauchten dabei und merkten nicht, dass ich ihnen aus einiger Entfernung und von oben zusah. Sie streckten die Hände mit den Zigaretten von sich weg und atmeten sich dann doch die Rauchreste gegenseitig in den Mund. Anita Winnewisser ekelte sich deutlich sichtbar, aber sie wusste nicht, wie sie den Ekel abstellen sollte, ohne das Küssen dafür zu opfern. Absolut hoffnungslos war ein älterer Arbeiter, der mit einer Flasche Bier auf einem Betonsockel saß. Er kratzte mit den Fingernägeln das Etikett von der Bierflasche herunter und betrachtete dann das kleine Häuflein von Papierfitzelchen, das sich neben der Flasche sammelte. In der Firma ahnte niemand, dass ich einen Zweitberuf hatte. Ich redete nicht über das Schreiben, jedenfalls nicht im Betrieb. Ein Problem war, dass ich nach der Arbeit in den Hallen oft selber eingestaubt war. Es gab keine besondere Arbeitskleidung für Lagerarbeiter. Zwischen dem Feierabend und dem Beginn eines Zeitungstermins blieb nicht viel Spielraum. Ich hatte oft nicht einmal Zeit, nach Hause zu gehen und eine andere Hose anzuziehen. So klopfte ich während des Gehens mit der Hand den Staub aus der Kleidung und reinigte mit Spucke die Schuhe. Trotzdem empfand ich Vergnügen an diesen Übergängen, am Wechsel der Atmosphären. Ich betrachtete mich in Schaufensterscheiben und dachte, schau, schau, der als Lagerarbeiter missbrauchte Lehrling geht zu einer Pressekonferenz. Es gefiel mir, andere Journalisten kennenzulernen, sogar einige Bekannte. Es gefiel mir, abends an kalten Buffets zu stehen und irgendwas zu markieren. Es gefiel mir, immer mehr Aufträge zu bekommen, auch von anderen Zeitungen. Es gefiel mir, die Welt der Wichtigtour und Vereinsmeier kennenzulernen, die ihren Namen in der Zeitung wiederfinden wollten. Das heißt, ich hatte Anteil an der Überheblichkeit des Schreibens und der Schreibenden. Es war nicht nur schön, jeden zweiten oder dritten Tag in der Nacht schreiben zu dürfen und dafür auch noch bezahlt zu werden, wenn auch schlecht. Ebenso anregend war das Eintauchen in eine andere Welt, das Herumsitzen in Foyers und Nebenzimmern, das Studium eines nachlässigeren Lebensstils. Es gefiel mir aber auch, am folgenden Morgen das Hauptgebäude meiner sogenannten Lehrfirma zu betreten und auf das Klingeln des Prokuristen zu warten. Am Abend eines ziemlich verdreckten Tages sagte mir Gudrun, dass ihre Mutter für 3 Tage zu ihrer Schwester nach Berlin verreist sei. Ich glaube, ich verstand diese Mitteilung und begleitete Gudrun diesmal bis in die Wohnung. Gudrun reinigte meine Kleidung und meine Schuhe und sagte mir, dass ich ein Bad nehmen solle. Ich stieg in die Wanne und hörte, wie Gudrun nebenan den Tisch deckte. 20 Minuten später saß ich mit Gudrun weitgehend staubfrei an einem Abendbrottisch. Gudrun stellte das Radio an und erzählte Anekdoten aus ihrem Büro. Das Radio spielte eine Beethoven-Sinfonie und Gudrun sagte, dass sie neuerdings Mozart mehr schätzte als Beethoven. Mein literarischer Großvortrag begann an diesem Abend mit Henry Miller. Ich schilderte seine Hungerjahre in Paris, als er wie ein Hausierer von Tür zu Tür ging und seine Gedichte verkaufen wollte. Danach erklärte ich, warum Thomas Mann das Abitur nicht geschafft hat. Und von Thomas Mann wechselte ich zu Gottfried Benn und seiner schwer erträglichen Gewohnheit, seine Abende in stickigen Bierkneipen zu verbringen. Dort saß er inmitten von schrecklichen Spießern und schrieb seine schönsten Gedichte, sagte ich quer über den Tisch. Gudrun räumte das Geschirr ab und gab mir eine Flasche Wein zum Entkorken. Gudrun duschte nebenan, ich schenkte mir ein Glas Wein ein und trank es auf einen Zug leer. Gudrun kam aus dem Badezimmer, nahm ihr Glas an sich und setzte sich auf die Couch. Damit es zwischen uns zu keiner Bauchhochzeit kam, hatten wir uns freiwillig bestimmte Grenzen gesetzt. Es war erlaubt, das heißt überraschungsfrei geläufig, dass ich Gudrun von oben in die Bluse und in den Büstenhalter fasste. Es war nicht erlaubt, während des Knutschens seitlich auf die Couch umzukippen und trotzdem weiter zu knutschen. Jetzt sank Gudruns Oberkörper in Richtung Stehlampe um. Kaum lag sie, rückte sie enger zur Lehne hin, damit ich neben ihr noch Platz hatte auf der Couch. Nicht erlaubt war, sich in dieser Lage der Kleidung zu entledigen. Dennoch richtete Gudrun ihren Oberkörper auf und legte Blusen und Büstenhalter ab. Ich beendete meinen Großvortrag und sah auf die halbnackte Gudrun herab. Erlaubt war, dass sie eine Hand unter meinen Hosengürtel schob und die Hand auf meine Unterhose legte. An diesem Abend drang ihre Hand jedoch in meine Unterhose vor und umschloss dort mein aufgerichtetes Geschlecht. Mit herabstürzenden Küssen bedeckte ich Gudruns Busen. Ich hätte gern so weitergemacht, aber dann kam doch alles ganz anders. Inzwischen war es 21 Uhr geworden, im Radio endete die Beethoven-Sinfonie. Die Radiosprecherin sagte, der Süddeutsche Rundfunk setzt das Programm fort mit einem weiteren Werkstattgespräch zwischen Horst Bienig und einem jungen deutschen Schriftsteller. Ich kannte diese Werkstattgespräche und schätzte sie. An diesem Abend war Heinrich Böll an der Reihe, von dem ich erst kürzlich eine Erzählung mit dem Titel »So ward Abend und Morgen« gelesen hatte. Kurz danach begann das Interview. Heinrich Bölls Meinungen gefielen mir, außerdem mochte ich seine rheinisch singende Stimme. Als er sagte, dass er mit 17 oder 18 mit Schreiben begonnen hatte, dachte ich an mich selber und war begeistert. Ich stimmte ihm auch zu, als er sagte, dass Bildung im bürgerlichen Sinne jedem Künstler schade, weil sie ihn zu völlig überflüssigen Umwegen zwinge. Eine ganze Weile bemerkte ich nicht, dass mich das Gespräch mit Böll mehr fesselte als die erotischen Ereignisse. Gudrun zog kleinlaut ihre Hand zurück. Heinrich Böll sagte gerade, dass er auf seine Heimatstadt Köln nicht verzichten könne. Da dämmerte mir, dass etwas falsch gelaufen war oder ich vielleicht versagt hatte und weiter versagte. Ich hörte immer noch Heinrich Böll zu und sah über Gudrun hinweg. Ich starrte gegen die geblümte Tapete und war nicht einmal erstaunt darüber, dass meine Erektion zurückging. Gudrun erhob sich und suchte nach ihrer Bluse und dem Büstenhalter. Ich rechnete damit, dass Gudrun in Tränen ausbrechen oder mich beschimpfen würde. Wahrscheinlich, dachte ich, wird sie dir gleich entgegenschreien, dass sie dich nie wieder sehen will. Erneut kam alles ganz anders. Gudrun blieb ruhig und sagte mit Dankbarkeit in der Stimme, »Ich bin froh, dass du nicht nachgegeben hast. Wir wollen uns die Zukunft nicht verderben.« Wir setzten uns an den Tisch zurück und tranken die Weinflasche leer. Wenn ich mich nicht täusche, hörte Gudrun jetzt auch dem Radiogespräch zu. Mein Zweitberuf nahm immer mehr Zeit in Anspruch. Ich arbeitete inzwischen für alle drei Zeitungen, die in der Stadt erschienen. Das heißt, ich schrieb über eine Veranstaltung, je nach Auftragslage, zwei oder drei Berichte. Die Redakteure der Zeitungen wussten nichts von meinem Doppelspiel und ich musste aufpassen, dass ich mich nicht selber verriet. Die Berichte mussten zwar die wesentlichen Nachrichten enthalten, sie sollten sich aber dennoch so lesen, als seien sie von verschiedenen Verfassern geschrieben worden. Nach dem Ende eines Termins fuhr ich jetzt mit dem Taxi nach Hause, damit für meine Camouflage möglichst viel Zeit blieb. Dennoch reichten zwei oder drei Stunden Nachtarbeit oft nicht mehr hin. Wenn die Zeit knapp wurde, musste ich am nächsten Morgen um 5 aufstehen und bis 7:30 den dritten Bericht tippen. Es gefiel Vater, dass ich neuerdings immer öfter eine Eigenschaft, das Frühaufstehen, mit ihm teilte. Für die Arbeit, die ich machte, interessierte er sich nicht. Aber das zeitige Aufstehen war für ihn das Zeichen allerhöchster Seriosität. Während er sich anzog, öffnete er kurz die Küchentür und nickte mir voller Anerkennung zu. Ich verzichtete inzwischen auf das Frühstück, weil es mich zu viel Zeit kostete. Meine Mittagspause opferte ich jetzt fast vollständig für die Auslieferung meiner Manuskripte an die Redaktionen. Es blieben mir höchstens 10 Minuten Restzeit, die ich am Imbissstand eines Kaufhauses verbrachte. Ich bestellte 2 Bockwürste und ein Brötchen und trank dazu eine Tasse Kaffee aus einem Pappbecher. Ich beobachtete die beiden Wurstverkäuferinnen und geriet trotz der Hetze wieder in eine zufriedene Stimmung. Obwohl sie immer wieder die gleichen Bewegungen ausführten, waren die beiden Wurstverkäuferinnen fast jeden Tag guter Laune. Sie kniffen sich gegenseitig in ihre dicken Oberarme und sangen zuweilen merkwürdige Lieder, zum Beispiel »Camembert und kalte Füße«, »Das ist die Liebe in Paris«. Dann mussten sogar einige Kaufhausbesucher kurz lachen. Für ein paar Augenblicke schien es, als gäbe es überhaupt nichts Besseres in der Welt, als hier herumzustehen und eine Bockwurst zu verzehren. Es nahte der 1. Mai und Herr Degen beauftragte mich mit der Berichterstattung über die Kundgebung der Gewerkschaft auf dem Marktplatz. Ich sollte ausführlich über die Reden der Gewerkschafter schreiben und außerdem ein paar Stimmungsbilder verfassen, die Herr Degen Kitschpfützen nannte. Zum ersten Mal durfte ich ein Großereignis von der Art besuchen, die sich gewöhnlich die Redakteure reservierten. Ich war nicht aufgeregt, als ich am 1. Mai gegen 10:30 auf dem Marktplatz eintraf. Arbeiter in Sonntagsanzügen standen herum, tranken Bier und rauchten. Ringsum Tribünen, Fahnen, Lautsprecher, Luftballone, Arbeiter, Ehefrauen und Kinder. Auf einer Bühne war ein mit Planen überdachtes Rednerpult aufgebaut, ein wenig seitlich davon 2 Pressetische. Das Ereignis galt als überregional, deswegen waren mehr Journalisten als üblich anwesend, unter ihnen 3 junge Frauen, die ich nicht kannte. Bis die Reden einsetzten, ertönten Arbeiterlieder und Volksmusik. Immer mehr Kundgebungsteilnehmer, die meisten von ihnen Arbeiter, strömten aus den Seitenstraßen auf den Marktplatz. Augenblicksweise fürchtete ich, dass sich unter den Zuhörern der eine oder andere Lagerarbeiter aus der Speditionsfirma befinden und mich beim Prokuristen verraten könnte. Aber dann fiel mir wieder ein, dass ein Arbeiter nicht freiwillig den Mund aufmachte, schon gar nicht gegenüber einem hohen Chef. Von der Bühne herunter beobachtete ich ein Kind, das eine ganze Weile auf den Schultern seines Vaters herumgetragen worden war, jetzt aber zu weinen anfing, als es auf den Boden heruntergehoben wurde. In einer nahen Dachrinne paarten sich 2 Tauben. Das Kratzen ihrer Krallen im Blech der Rinne tönte bis zur Bühne herunter. Es waren 2 beiläufige Bemerkungen, durch die Linda und ich erstmals aufeinander aufmerksam wurden. Linda war eine der 3 Journalistinnen, mit denen ich am Pressetisch saß. Meine Bemerkung galt einem Redner, der wenig später ein Glas Wasser auf einem Pult abstellte und zu reden anfing. Er hatte ein dreieckiges, spitz nach unten zulaufendes Gesicht und stark abstehende Fledermausohren. Es war ein typisches Nachkriegsgesicht, grau, einsam, mager, faltig. Ich betrachtete den Mann eine Weile und sagte dann mehr zu mir selber als zu den 3 Frauen. Der sieht aus wie ein Bruder von Franz Kafka. Linda hatte die Bemerkung aber doch gehört. Sie nahm den Programmzettel der Maifeier in die Hand und sagte leise zu mir, er heißt aber leider nicht Ludwig oder Friedrich Kafka, sondern er heißt Albert Musgnug und ist 2. Vorsitzender der IG Chemie. Ich unterbrach meine Mitschrift und lachte Linda an. Aus ihrer Bemerkung schloss ich, dass sich Linda in der literarischen Welt auskannte. Es leuchtete in diesen Augenblicken die Möglichkeit auf, dass ich soeben zum ersten Mal auf einen Menschen gestoßen war, der von der Literatur ähnlich stark gesteuert wurde wie ich. Ich hätte gern sofort mit Linda geredet, aber wir mussten beide aufpassen, was Albert Musgnug zu sagen hatte. Ich spintisierte noch eine Weile meine Vorstellung aus, dass sich ein bisher geheim gehaltener Bruder von Franz Kafka in unsere Gegend durchgeschlagen hätte und sich unter dem Namen Albert Musknug in der IG Chemie betätigte. Obwohl ich Linda noch nicht kannte, war ich schon sicher, dass sie an dieser Idee ebenso großes Vergnügen gefunden hätte wie ich. Gegen 12.30 Uhr ging die Maifeier zu Ende. Ich hatte fast einen ganzen Steno-Block vollgeschrieben und fühlte mich erschöpft und leer. Ich verabschiedete mich von den drei Journalistinnen. Ich war sicher, dass ich Linda früher oder später bei einem neuen Termin wiedersehen würde. Linda war groß und hatte eine weiche Hand. Sie war blond und blass und ungeschminkt. Sie trug einen hellen Pulli und einen karierten Faltenrock und flache Schuhe. Unverzüglich machte ich mich auf den Weg in die Redaktion. Herr Degen räumte einen Schreibtisch leer, der bisher als Ablagefläche gedient hatte. Zum ersten Mal schrieb ich in einer Redaktion. Zusammen mit den Kitschpfützen sollte ich 5 bis 6 Seiten schreiben. Kurz nach 15 Uhr traf Frau Krämer ein und lieferte 2,5 Blatt über die Renovierung des Melanchthon-Gemeindehauses ab. Frau Krämer war eine ältliche, verdrießliche, dabei höfliche Frau, die in der Redaktion für Kirchenangelegenheiten, Kindergärten, Krankenhäuser und das Schulwesen zuständig war. Herr Degen redigierte ihren Artikel und trug ihn persönlich in die Setzerei. Im Türrahmen traf er mit dem Redakteur Wettengel zusammen, der eine scharfe Glosse gegen die SPD-Fraktion ankündigte. Kurz darauf erschien ein zappeliger Mann in einem beigefarbenen Anzug. Er war etwa 40 Jahre alt und hatte ein schweißiges Gesicht. Mir fiel auf, dass Herr Degen ihn angespannt beobachtete. Dann stellte er uns vor. Das ist Herr Weigand, das war ich, ein junger Kollege, und das ist Herr Angelmeier, ein freier Mitarbeiter. Angelmeier verbeugte sich und gab mir die Hand. Er legte ein Manuskript auf Herr Degens Schreibtisch und sagte, ich habe etwas geschrieben über die Neubepflanzung der Grünanlage vor dem Hauptbahnhof. Ich schaue es mir an, sagte Herr Degen kühl. Herr Degen wartete, bis Angelmeier den Raum verlassen hatte, dann warnte er mich vor ihm. Ich schaute von meiner Schreibmaschine auf. Angelmeier war 15 Jahre lang Redakteur bei uns gewesen, sagte Herr Degen, aber dann wurde bekannt, dass er korrupt ist. In seiner Wohnung sind haufenweise Möbel, Teppiche, Lampen, Spiegel und andere Sachen gefunden worden, die er sich hat schenken lassen. Angelmeier hat in seiner Artikel jahrelang die Namen von Kaufhäusern, Autohändlern, Metallfabriken oder Reisebüros eingeschmuggelt. Herr Degen ging zu seinem Schreibtisch, zog die Schublade auf und holte einen Zeitungsausschnitt heraus. »Ich lese Ihnen vor, wie sich das anhörte«, sagte Herr Degen. Und er las. »An der Ecke von Möbelhaus Schwertfeger und der Miederfabrik Gloria kam es am Donnerstagabend zu einem folgenschweren Unfall.« »Das wird das nicht früher gemerkt haben«, rief Herr Degen aus. Er kratzte sich und sah mich an. Vermutlich erkannte er, dass ich die Zusammenhänge nicht richtig verstand. »Man hat ihm als Dank für die bloße Erwähnung der Namen diese Geschenke gemacht?«, fragte ich. »Leider war es viel schlimmer«, sagte Herr Degen. »Angelmeier ging mit der Zeitung in der Hand zu den Firmen und hat gesagt, was krieg ich denn dafür?« »Ach Gott«, machte ich. »Ja, ach Gott«, wiederholte Herr Degen. Er drehte sich um und schaute gegen die Wand. Als er hier rausgeflogen war, wollte er Pressechef eines der Kaufhäuser werden, für die er vorher heimlich geworben hat, sagte Herr Degen, aber dort wollte man ihn nicht. Bei den anderen Zeitungen war er erst recht unten durch. Herr Degen drehte sich wieder zu mir. Wir wollen natürlich auch nichts mehr mit ihm zu tun haben, sagte er, aber wir verstoßen ihn nicht ganz und gar. So kleine Schmucktexte von dieser Art, Herr Degen hob den Grünanlagenartikel ein bisschen in die Höhe, darf er noch schreiben.